Heute reden wir über Mitgefühl, Karuna, wie man so in der Theravada-Tradition meditiert und wie es in Mahayana eine besondere Wichtigkeit wieder gewinnt, indem es im Zentrum von Bodhisattva-Praxis ist. Und dann übersetzen wir auf Deutsch diese Dharani von großem Mitgefühl von Avalokiteshvara und ich übersetze ein bisschen aus Sanskrit, aber natürlich diese Dharani, nicht alles hat eine Bedeutung und Dharani oder Mantra muss nicht unbedingt eine Bedeutung haben. Es ist einfach die Stimmung, die wichtig ist, die uns so zu diesem großen Mitgefühl führt. Und dafür ist es eigentlich gemeint. In der chinesischen Tradition wird jeden Tag rezitiert, in allen Zeremonien, auch morgens und abends, auf Chinesisch. Aber wie ich erklärt habe, auf Chinesisch findet man keine Bedeutung. Die Chinesen haben die Sanskrit-Sprache so schwer gefunden, dass sie haben es einfach phonetisiert und dann Sanskrit ist einfach nicht mehr da. Die Tibetaner haben es auch manchmal phonetisiert. Pemehum, Pemehum, Pemehum. Aber man kann noch meistens noch wissen, was die ursprüngliche Sprache war. Im Fall von Chinesisch meistens nicht mehr. Aber es gibt einige Mantras auch in der chinesischen Tradition, wo man kann noch die Sanskrit-Version verstehen. Ich habe zwei Sammlungen, die mein Freund in Taiwan gesammelt hat von den Mantras und Dharanis in Original Sanskrit und auch chinesische Version. Wenn es Interesse gibt, wir können was auswählen. Es gibt so viele Mantras und Dharanis, dass wir jahrelang studieren können. Aber ich selbst, ich benutze nur ein paar und eigentlich das ist genug, weil man braucht nicht unbedingt alles wissen. Wichtig ist, dass die Funktion von Dharani, die uns zu der Nähe der Gottheit oder Bodhisattva führt. Und andere Sachen sind nicht so wichtig. Okay, jetzt ist es soweit. Können wir anfangen offiziell? Wird das aufgenommen auch? Ja? Ja, wird aufgenommen. Okay. Dann heute reden wir über die Meditation an Mitgefühl. Mitgefühl heißt in Sanskrit Karuna. Ich weiß nicht, wie es auf Tibetanisch übersetzt wird. Meisten tibetanische Übersetzungen sind ziemlich nahe zu Sanskrit, sogar die Präfixen und so, sie alles übersetzen, was natürlich nicht der Fall ist in Chinesisch, wo chinesische Schrift hat keine Präfixen oder Suffixen. So kann man nicht damit manipulieren. Aber die Tibetaner haben auch die grammatische Formulen, obwohl es nicht eigentlich Tibetanisch, insofern ich weiß, hat keine Deklination und Konjugation, so wie wir es kennen in Tschechisch oder Sanskrit. Aber so wie Englisch ist alles durch Partikeln, die Beziehungen zwischen Worten. Aber im Falle von klassischer Sprache, das ist Sanskrit-Übersetzung, sie haben doch sogar die Suffixen und manchmal die Präfixen übersetzt. So, erst rede ich über Mitgefühl, wie ich es gelernt habe in der Theravada-Tradition. Und ich habe lange diese vier Brahma-Viharas, göttliche Verweilungen, gelehrt. Und eigentlich diese göttliche Verweilungen oder unmessliche Geister, kann man so sagen auf Deutsch, die werden auch Grundlage für buddhistische Praxis im Allgemeinen. Jeder, der buddhistische Praxis übt, sollte eigentlich diese vier göttlichen Verweilungen sich damit familiär werden und täglich üben. Diese vier göttlichen Verweilungen heißt Liebe, Mitgefühl, Freude und Upeksha, was nicht so leicht zu übersetzen ist. Upeksha eigentlich heißt, nicht anhaften, nicht anhaften. Die Weisheit von nicht anhaften. Iksha in Sanskrit heißt sehen, Upa heißt sehen aus der Nähe und nach der Kommentaren Upa heißt auch nicht negativ, nicht sehen. Wenn man aus der Nähe sieht, sieht man nichts. Und wenn man nichts sieht, dann lässt man los. Und das ist Upeksha. Indem wir uns dem Objekt widmen, wir sehen aus der Nähe. Wenn wir aus der Nähe sehen, dann sind wir schon zusammen mit unseren Neigungen, Zuneigungen und Abneigungen und davon dann konstruieren wir die Welt nicht, wie es wirklich ist, aber wie wir es haben möchten. Und was wir sind, ist eigentlich unsere persönliche Welt, unsere persönliche Kontinuität. Und diese Kontinuität ist basiert meistens auf das Bewusstsein, das unterscheidet. Und dieses Bewusstsein, das unterscheidet der buddhistischen Lehre nach, ist schon dominiert von unseren persönlichen Erfahrungen von Zuneigung und Abneigung. Damit wir das vermeiden, üben wir eben diese vier göttlichen Verweilungen. Diesen göttlichen Verweilungen, Brahma, in Sanskrit gibt es viele Wörter für Götter. Insofern ich weiß, sogar in der in Hebräisch gibt es verschiedene Worte für die Götter. Es sind immer viele Götter, die kommen zusammen mit dem einen großen Gott. Wir übersetzen meistens als Engel. Und in Sanskrit, wir haben Devas. Und Devas ist so wie die griechischen Götter oder die Götter von Vedas, die haben noch immer und sind immer sozusagen in Gewalt von Gefühlen, sie mögen und nicht mögen und kämpfen zusammen. Das sind die, so wie die griechischen Götter, die wir kennen. Und dann gibt es Brahmas, Devas, meistens sind die so wie griechische Götter. Das sind die Götter von der Sphäre von sinnlicher Erfahrung, ja? Und dann gibt es Götter, die über sinnliche Erfahrung stehen und die heißen Brahmas. Nicht ein Brahma, so wie in Vedanta, sondern viele, viele Brahmas. Und das sind die Götter von Versenkung. Jede Stufe von Versenkung hat eigene Reich von Göttern, meistens drei Stufen von Göttern, je nachdem, wie wir die Versenkung meistern. Wenn wir nicht Meister sind, dann die niedrigere Götter, dann wenn wir fortgeschritten sind, dann die mittlere Stufe von Göttern, von Brahmas. Und wenn wir wirklich Meister sind und üben diese Versenkung ohne irgendwelche Anstrengung, dann sind wir Mahabrahmas, die Größe, die höchste Stufe von Göttern. Aber die Brahmas, im Gegenteil von Devas, die sind nicht mit Zuneigung und Abneigung verbunden, indem sie diese sinnliche Sphäre von Wahrnehmung schon überschritten haben. Wenn wir Versenkung üben, und Versenkung wird besonders hoch geschätzt in der Tradition, die ich gelernt habe, basiert auf Abhidharma, auf buddhistische Psychologie, Philosophie sind sehr hoch geschätzt, aber wie wir wissen, nicht unbedingt so in Tantra oder in Zen. In diesen Versenkungen, wir sind sozusagen verbunden mit dem Objekt der Versenkung und wir können nicht den Geist freilich bewegen, indem er versenkt sich in das Objekt. Und das ist nicht, was man will in Zen oder in Dzogchen oder in Mahamudra. Dann man ist in Versenkung, aber versenkt sich nicht in das Objekt. Und jetzt in die meisten Objekten der Versenkung sind, so wie haben sozusagen eine Form, konkrete Form, außer acht Objekte, die wir unbedingt üben müssen, wenn wir Meditation lehren werden möchten in Burma und so. Und das sind die Kasinas, Versenkung in unendliche Formen, Farben oder Elementen, die man dann dehnt in dass sie grenzlos werden. Das ist die Fähigkeit unseres Geistes, die man lernt, die Objekt. Was mentale Objekt ist. Objekt der Versenkung ist immer mentale Objekt. Ja? Erst fängt man an mit konkreter Form, Farbe, und dann wird es zu mentale Form. Und wenn es mentale Form wird, dann im Falle von Kasinas, man kann es verdehnen bis zu endlose Horizonten. Jetzt haben wir Meditation über die Brahma-Viharas, wo das Objekt ist sozusagen unendliche Wesen. Und diese, wenn man Bodhisattva-Weg anschlagen möchte, man meditiert eben, Objekt der Meditation sind eben unendliche Wesen. Man absorbiert sie durch diese Gelübde von Bodhicitta oder Entschluss von Bodhicitta, das man dann entwickelt durch Nachdenken, Philosophie und auch Meditation, dann so, dass dieses Objekt, das unendlich wird, unendliche Wesen, werden immer tief in unserem Herz geprägt und wir sind immer mit diesen unendlichen Wesen verbunden. Das ist Essenz von Bodhisattva-Weg, Essenz von Bodhicitta. Bodhicitta ist Idee von Vollkommenheit des Geistes. Vollkommenheit des Geistes ist eigentlich ein Geist. Und dieser Geist von Vollkommenheit heißt, indem wir kein besseres Wort haben, heißt Soheit. Der Bodhisattva sehnt sich nach Realisierung von dem Geist als Soheit. Wenn wir es schaffen, dann sind wir vollkommene Buddhas. Und diese Soheit ist die Natur des Geistes. Diese Soheit bewegt sich nicht, ist ewig, aber es ist auch in Einklang mit dem, was wir mit dem unbeständigen Geist, das wir im täglichen Leben benutzen, das ist auch eigentlich Soheit, aber wir sind nicht damit bewusst. Das ist die tiefe Bedeutung von bedingten Entstehung. Bedingte Entstehung in allen buddhistischen Schulen ist die Soheit. Und die vier edlen Wahrheiten sind auch Soheit. Man kann nicht dazu was zufügen, man kann nicht davon was wegnehmen. Das sind die Tatsachen. Jetzt, wir üben die vier Brahma Viharas, damit wir uns familiär machen mit unendlichen Wesen als Objekt. Objekt von Liebe, Grundobjekt von Liebe. In Mahayana wird dieses Objekt weiterentwickelt und weiter die Bedeutung wird vertieft. Aber Grundbedeutung für Brahma Viharas sind alle Wesen. Alle Wesen sozusagen ohne Anhaften an den unterscheidenden Geist, das immer mit Tendenz von Zuneigung und Abneigung mit dem Tendenz verbunden ist. In dem Falle von Brahma Viharas, wir transzendieren diese Tendenz, indem wir alle Wesen einschließen in Liebe, Mitgefühl, Freude und auch in Loslassen. So. Das ist dann Grundobjekt. Wir werden darüber reden. Dieses Grundobjekt wird im Falle von Mahayana vertieft. Objekt von Liebe, Objekt von Mitgefühl, von Freude. Auch da wird Dharma verstanden. Man entwickelt Meditation über Liebe gegenüber Dharma. Dharma in perfekter Form heißt Dharmakaya, Körper von Dharma oder die Wirklichkeit von Dharma, Dharmata oder Element von Dharma, Dharmadhatu. Diese Bewusstsein von Liebe, Mitgefühl mit den Wesen, die nicht Dharmadhatu, Dharmakaya verstehen, die sind dann Objekt von Mitgefühl. Da sind wir Wesen, die noch nicht Buddha sind. Und dann Freude. Freude ist auch dann an Dharma. Und loslassen ist das Wesen von Dharma. In dem Dharma ist nicht in perfekten Zustand mit Zuneigung und Abneigung verbunden, ist objektiv. Wir sind subjektiv, indem wir die Tendenzen von Zuneigung und Abneigung haben. Aber was der Buddha anbetrifft, er unterscheidet ohne diese Neigung oder Zuneigung und Abneigung. Er einfach reflektiert die Realität, wie es ist. Und Realität, wie es ist, ist selbstlose Realität. Das ist die Bedeutung von bedingten Entstehung. Und nach der buddhistischen Tradition, wenn wir gute Menschen werden möchten, dann müssen wir unbedingt auch diese vier edle Zustände des Geistes üben, damit wir Satpurusha werden, damit wir gut sind, gute Wesen. Ich heiße zufällig Gutmann, aber ich bin kein Satpurusha, ich bin nicht so gut. Man soll gut sein, ohne Gutmann genannt werden, ohne Zuneigung, ohne Abneigung. Wir alle haben Zuneigung und Abneigung, aber wir sollen uns davon distanzieren. Dafür meditieren wir. Dann diese Zuneigung und Abneigung wird nicht zu wir werden wir nicht dadurch gefesselt im Sinne von Leiden. Es wird uns führen dann zu Dharma. Deswegen gibt es im Buddhismus Kamaraga und Dharmaraga. Kamaraga ist Zuneigung für Dharma. Kamaraga ist Zuneigung für sinnliche Vergnügen. Für Sinn, für zu greifen zu sinnlichen Objekten. Diese zweite ist dann mit Fesseln von Karma verbunden, aber die erste, diese Dharma, Kama, Wunsch nach Dharma, dann eigentlich entfesselt uns und wenn wir Dharma realisiert haben, dann sind wir sogar frei von den Fesseln an Dharma, die, wie die Suttas erklären und sehr oft in Mahayana betont wird, dann wenn wir diese Ganga von Stress und Unzufriedenheit, von Leiden überquert haben, dann wir brauchen nicht diese Boot auf den Schultern tragen. Und dieser Boot, damit war man auf das andere Ufer frei von Leiden gelenkt, wird man nicht tragen wollen. Es ist einfach nur Mittel dafür. Und so Dharma ist in der buddhistischen Lehre einfach Mittel. Wenn wir Dogma haben, in diesem Sinne sind wir nicht wirklich Buddhisten, weil Dharma ist nur ein Boot, das uns zu dem anderen Ufer bringen soll. So, das erlaubt sehr freie Interpretation von der buddhistischen Lehre. Und deswegen haben wir so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Philosophien, die uns zu Realisierung von Dharma führen können. So, jetzt über Brahmaviharas. Die Grundlage für Praxis von Brahmaviharas, von göttlichen Verweilungen, sind einfach diese Praxis von Satpurusha, von Gutmann, damit wir so in unserem Handeln nicht durch Gier, Hass und Unwissen dominiert werden. Das sind die drei Wurzeln von Leiden. Aber dass wir durch das Gegenteil, Mangel an Gier, Mangel an Hass und Mangel an Nichtwissen, unsere Verhalten dann bestimmt wird. Dann sind wir Gutmänner. Wenn wir Gutmänner sind, dann wir können erfolgreich meditieren über die göttliche Verweilungen als Zustände von Versenkung. Aber Objekt der Versenkung hier ist nicht ein normales Objekt. Objekt von dieser Versenkung sind Grundobjekt, sind alle Wesen ohne Unterscheidung. Das heißt, es soll einschließen auch diejenigen, die uns nicht sympathisch sind. Und es gibt bestimmt viele Wesen, die uns unsympathisch sind in unserer Geschichte. Wir haben auch viele unsympathische Charaktere, die viel Übel geübt haben. Und wir kennen auch unsympathische Lehrer in der Schule oder Mitschüler, haben wir alle. Trotzdem, wir sollen gleiche Liebe zu denen, die uns unsympathisch sind, zu denen, die uns sympathisch sind und zu denen, die nicht sympathisch und nicht unsympathisch sind, die wir einfach nicht genügend Achtsamkeit schicken, damit wir sie gliedern zwischen sympathischen oder unsympathischen Wesen, einfach an alle. So, dann sind wir sozusagen wir die Metta-Sutta, das wir in Pali-Tradition jeden Tag rezitieren auch. Metta-Sutta sagt dann, wie eine Mutter eigenen Sohn schützt, den einzigen Sohn schützt mit eigenem Leib, so sollen wir alle Wesen schützen. Mit diesem mit Geist voll von Liebe. Das üben wir natürlich im Zustand von Versenkung, wenn im täglichen Leben ist sehr schwer. Wir kommen nicht sehr weit in unsere Arbeit und so weiter damit. Aber in Versenkung wird es allmählich gemacht, indem wir jeden Tag üben. Auch wenn wir jeden Tag üben, ohne Versenkung werden wir bessere Menschen. Wenn wir mit Versenkung üben, dann natürlich in dem Moment von Versenkung gibt es keine Unterschiede. In dem Objekt sind alle Wesen. Und wie meditiert man in der Theravada-Tradition, wenn man über Liebe meditiert? Meditiert, man hat dann Entschluss, dass ich habe keine Feinde, Avero homi, Anigo homi, ich habe keine Feinde, niemand ärgert mich. Ich habe kein Ärger. Avero homi, anigo homi. Und wichtigste ist, anigo homi, ich bin ohne Ärger, ohne Probleme, indem ich keine Feinde habe, kein Ärger habe. Und dann, ich trage mich, das heißt meinen Körper und meinen Geist, in Glückseligkeit. Sukhi Atanam Pariharami in Pali. So, diesen Entschluss nimmt man erst auf sich selbst. Ich habe keine Feinde, ich habe kein Hass. Ich habe keine Ärger, ich trage mich in Glückseligkeit. Und dann, wenn man voll ist von dieser Liebe, in dem Sinne, jeder Wesen möchte glücklich sein, dann, wenn ich mich glücklich mache mit diesem Entschluss, dann meditiere ich über diejenigen, die Objekte von Zuneigung sind, meine Familie, meine Freunde, dann diejenigen, die nicht Objekt von Zuneigung ist, auch nicht Abneigung, die ich einfach kenne. Und dann über diejenigen, die mir irgendwo irgendwelche Schaden verursacht haben. Und die mir natürlich dadurch unsympathisch sind. Und dann ich vergröße bewusst diesen Objekt in 10 Richtungen, und dann meditiere ich auf eine Person, das ich respektiere, aber nicht Objekt von irgendwelcher Begierde ist. Ich will ihn nicht persönlich für mich haben, am besten spirituellen Lehrer. Und damit wir in Versenkung gehen, wir konzentrieren uns am besten auf ein Objekt. Wenn das Objekt zu abstrakt ist, ist schwer. Aber wir verstehen, dass diese Person dann repräsentiert für mich alle Wesen, ohne Unterscheidung. So erreichen wir erste, zweite, dritte Versenkung, und dann, wenn wir uns bemühen, vierte Jhana zu führen, zu üben, dann es wird sogar Objekt von vierte Dhyana, am Anfang dritte und dann vierte. Das macht den Geist vollkommen ausgeglichen. Dann kommen wir zum Mitgefühl. Die Lehre von Bodhisattva ist, warum ist die Lehre von großem Mitgefühl? Erst müssen wir verstehen, Praxis von Mitgefühl als Brahma-Vihara, als göttliche Verweilung. Wenn Mitgefühl wird Objekt von Brahma-Vihara, ich kann nicht mit mir selbst anfangen, so wie mit Liebe. Wenn ich sage, ich leide, ich bin so Objekt von Mitgefühl wie soll ich sagen, wie sagt man, voll bin, dann natürlich, das gibt keinen stabilen Geist. Dann muss man anfangen mit einer Person, das man kennt und das man sieht, als Subjekt oder Objekt von Leiden, einen Kranken, einen Sterbenden. Wir haben bestimmt solchen Person gesehen und wir wünschen ihn, dass er wird befreit von Leiden. I am so Pugalo, Sabba Dukkha, Vimuchatu. Möge diese Person befreit sein von Leiden. Und dann wieder meditiert man von den über die Personen, die wir als Objekte von Zuneigung betrachten, Verwandten und so weiter, Familie, Freunde, dann neutrale Objekte und dann auch genauso leiden auch diejenigen, die für uns Objekte von Abneigung sind. Und das ist dann Praxis von Mitgefühl. Wir wünschen allen Wesen, dass sie von Leiden befreit werden. Das ist das Wesen von Mitgefühl. Jetzt, der Bodhisattva, im Gegenteil zu einem Schüler, der sich nach dem Zustand von Arahat sehnt. Der Buddha ist auch ein Arahat, aber ein großer Arahat. Großer Arahat ist einer, der diese Übung von Mitgefühl zur Perfektion gebracht hat. Und indem man dieses Gefühl von Mitgefühl zur Perfektion geübt hat, dann wird man nicht diese Leben in Samsara, in Zustand von Leiden, von Stress verlassen wollen und sich mit Zustand von Nirvana vereinigen. Man wird dann den Entschluss nehmen, dass man bleibt in Samsara, solange die Wesen leiden, indem man nicht unterscheidet zwischen Nirvana und Samsara. Das ist dann Wurzel von großem Mitgefühl. Philosophisch, auch praktisch, dann wird dann Verhalten und auch die Übung von Meditation sich ändern, indem man diesen Entschluss hat, nicht nur sich selbst zu befreien von Leiden, aber alle Wesen ohne Unterscheidung. Das ist dann großes Mitgefühl. Und dieses große Mitgefühl ist verbunden in der buddhistischen Praxis mit großer Weisheit. Man übersetzt meistens transzendentale Weisheit, aber das ist nicht die beste Übersetzung, weil wir nicht die Welt, wenn wir Bodhisattva sind, wir wollen nicht die Welt verlassen. Wir wollen große Weisheit entwickeln, damit wir diese Existenz in der Welt und Existenz in Nirvana, was eigentlich keine wahre Existenz ist, vereinigen. Das ist dann diese große Weisheit. Es gibt keinen Unterschied zwischen Samsara und Nirvana. Wenn es einen wahren Unterschied gäbe, dann wir konnten uns nicht befreien. Dann auch Samsara, auch Nirvana kann nur verstanden werden in Zusammenhang. Man spricht über Samsara nur in Bezug zu Nirvana. Man spricht über Nirvana in Bezug zu Samsara. Samsara und Nirvana existiert nicht von sich selbst wie alle anderen Phänomene, indem es nicht in sich selbst existiert. Man soll sie nicht trennen, weil wenn man sie trennt, dann wird es nicht mehr Prozess. Und alles, was wir erleben, ist ein Prozess von gemeinsamen Beziehungen. Nirvana hat keine Bedeutung ohne Beziehung zu Samsara. Samsara hat keine Bedeutung ohne Beziehung zu Nirvana. Und indem wir wollen alle Wesen befreien, wir müssen eben auch unglaubliche Mitteln, wie wir alle Wesen eigentlich befreien können. Natürlich, nicht mal der Buddha konnte alle Wesen befreien. Wir sind immer da. Aber was sehr wichtig ist, wenn man Bodhicitta übt, man auch versteht die Natur des Geistes selbst als Soheit. In der Soheit gibt es kein wahres Kommen, kein wahres Gehen, indem diese Natur des Geistes ist Soheit. Und Natur von Nirvana, genauso wie Natur von Samsara, ist die Soheit. Und in der Soheit, nichts kann wirklich geboren werden. Wenn etwas wirklich geboren wird, wird es eigene Natur haben. Das heißt, wenn es eigene Natur haben wird, dann wird es nicht Produkt von Ursachen und Bedeutung, Ursachen und Bedingungen. Und was Resultat von Ursachen und Bedingungen ist, ist nicht wirklich geboren. Wenn es nicht von Ursachen und Bedingungen geboren ist, ist auch nicht wirklich geboren. Wenn es ohne Ursachen und Bedingungen, es ist auch nicht wirklich geboren. Und wenn es ohne Ursachen geboren ist, sowas existiert nicht. So, die Natur des Geistes ist Soheit. Und wenn man Soheit versteht als die wahre Natur der Dinge, man wird dann die große Mitgefühl zustande bringen können, indem man versteht, dass wir alle leiden, indem wir von der wahren Natur des Geistes getrennt sind. Wenn wir nicht von der wahren Natur des Geistes getrennt sind, dann sind wir Buddhas und wir kommen und gehen in Soheit. Das ist auch Name von Buddha, Tathagata. Er kommt und geht in Soheit. Kommen und gehen in Soheit heißt nicht wirklich kommen, nicht wirklich gehen, heißt über die Gegensätze stehen können. In Gegensätze stehen können heißt stehen in der Stille. Und die Stille ist die wahre Natur des Geistes. Wenn wir erleuchtet sind, dann in diese wahre Natur des Geistes die Phänomene erscheinen. Dann die Phänomene und der Geist sind nicht gegengesetzt, die dann beide leben in diese ursprüngliche Harmonie, was die Natur des Geistes ist. Diese Vollkommenheit des Geistes heißt dann Shunyata. Shunyata wird übersetzt als Leerheit, aber Leerheit heißt eigentlich die Vollheit des Geistes, zu der man nicht was zufügen kann, von dem man nicht wegnehmen kann. Und indem man sieht, so, dann man wird wirklich diese großen Mitgefühl verwirklichen können, indem man nicht Befreiung für sich selbst übt, aber Befreiung von allen Wesen durch Heilsmitteln, die es erlauben, die wahre Natur des Geistes zu verwirklichen. Und diese wahre Natur des Geistes ist dieselbe für alle Wesen. Die Bewegung des Geistes fängt an mit Karma, aber durch Karma gibt es Bewegung, aber die wahre Geist, so die nicht-dualistische Tradition, ist immer in der Ruhe. So, das ist dann Verständnis von großen Mitgefühl in der Tradition, nicht-dualistische Tradition. Mahayana ist die nicht-dualistische Interpretation von bedingten Entstehungen. In der Lehre von Schülern bedingte Entstehung erklärt Selbstlosigkeit von Personen. In der Mahayana-Lehre wird Selbstlosigkeit von allen Phänomenen betont und das schon einschließt auch die Selbstlosigkeit von Personen. Also die Selbstlosigkeit von Phänomenen erklärt für nicht-dualistische Meditation, dass in der Tat alles entsteht, aber nichts wahrlich entstanden ist, weil es kann nicht entstehen von sich selbst, es kann nicht entstehen von anderen Sachen, es kann nicht entstehen von selbst und anderen Phänomenen und es kann nicht auch ohne Ursachen entstehen. Und das ist dann Entstehen ist da, aber so wie der zweite Mond, es ist illusorisch, genauso wie Echo, wie Illusion, wie die Sand. Bürger im Himmel und so weiter, viele, viele Vergleichungen in Sutras von großer Weisheit, von großer Weisheit. Wir leben von Anfang an in einer Welt von Veränderungen, aber wir, was wir realisieren möchten, ist, dass diese Veränderungen von Anfang an ist nicht die wahre Wahrheit. Die wahre Wahrheit und diese Veränderungen, das wir erleben, ist eine Realität. Und diese Realität ist dann Realität von großer Nirvana. Im Gegensatz zu kleinen Nirvana, das individuelle Realisierung ist. Große Nirvana einschließt alle Wesen, indem in der buddhistischen Lehre alle Phänomene sind in einem Phänomen, das Geist heißt. Das heißt nicht, dass die äußeren Objekte nicht existieren. Die existieren durch Bedingungen und durch Ursachen, aber existieren durch Bedingungen und Ursachen ist nicht sozusagen die wahre Existenz. Dieses Durchblick, diese Einsicht soll dann unsere Praxis bestimmen. Das heißt, wir leben das Leben von Veränderungen von Geburt bis zum Tod immer, immer im Prozess von Änderung. Aber diese Änderung ist auf der Grundlage von auch ein Aspekt von bedingten Entstehung, was nicht in der Lehre von Schülern betont wird. Diese Änderung, dass wir erleben, kann nur existieren in Bezug zu dem, was sich nicht ändert. Und was existiert in Zusammenhang von zu anderen Sachen, das existiert, aber nicht wie wir es erfahren. Wir werden später darüber reden können, wie wir in diese Illusion von wahre Vergänglichkeit und dadurch durch Leiden anhaften an Vergänglichkeit entwickelt sind, so wie der Spinne in seine was hat Spinne? Er hat ein Ein Netz. Netz. Wie Spinne in eigene Netz, so wie der kann sich ohne Netz, er kann nicht von Netz wirklich frei sein. Und in diese Netz, dann sind wir gefasst, so wie Fliege. Und dann diese Netz, durch diese Netz, dann der Spinne von Nichtwissen kann uns konsumieren. Und unsere Blut trinken, indem wir nicht in Unwissen leben, dass dieses Netz eigentlich ist Netz von Indra. Netz von Indra, das ist chinesische Philosophie, wie Netz von Indra ist, so wie Netz von Spiegeln, in der alle Spiegel reflektieren, andere Spiegeln, ohne Ende. In Prag, wenn Sie kommen, gibt es auf Petrin diesen Spiegel, wie sagt man, Labyrinth von Spiegeln. In diesem Labyrinth von Spiegeln, wenn Sie hineingehen, man kann nicht los, weil man verliert sich völlig in den Spiegeln und man wird immer in jedem Ort auf andere Weise aussehen, groß, klein und wieder so groß, wie man kann sein kann und dann wieder klein, je nach dem Winkel von Betrachtung. Genauso, wir sind entwickelt in Spiegel von Wirklichkeit, aber wir sehen nicht, dass die Formen in Spiegel sind eigentlich nicht dasselbe, aber auch nicht gleich mit dem Spiegel. Die Formen ändern sich, aber diese Spiegel bleibt immer Spiegel, aber die Formen immer ändern sich, je nachdem, was für Objekte da erscheinen und wie sie erscheinen, auf welchen Winkeln sind erscheinen. Und alle Spiegeln sind zusammen verbunden in diesem Intranetz. Und in diesem Intranetz wir eigentlich wohl leben. Und viele, viele Spiegeln, unzählige Spiegeln sind eigentlich ein Spiegel, in dem sich unsere Realität spiegelt, je nachdem, wie wir sie verstehen, welche Konzepte wir für die Realität haben. So, wir haften nicht an Realität, die wir nicht kennen und die ungreifbar ist. Wir haften an die Konzepte, die die Formen der Realität für uns bestimmen. Wenn wir das sehen, dass eigentlich wir sind gespiegelt durch Illusionen von unseren Konzepten, dann wir in uns entsteht dieses großes Mitgefühl. Wir selbst sind entwickelt in Missverständnis, dass die Formen und Spiegel sind zwei andere Realitäten, obwohl sie nicht gleich sind, aber auch nicht verschieden. Keine Formen ohne Spiegel, kein Spiegel ohne Formen. Wenn wir das verstehen, dass die Natur des Geistes ist eben wie ein Spiegel, dann entsteht großes Mitgefühl. Wir in der Natur des Geistes ist wie ein Spiegel, Natur von allen Wesen. Geist von allen Wesen ist wie ein Spiegel. Das heißt in chinesischer Tradition, wenn wir das verstehen, das ist dann die Samadhi von einem Geist. Samadhi von einem Geist. Zen ist Samadhi von einem Geist, in dem sich die Realität spiegelt, wie es wirklich ist, und wir dann über unsere Konzepte, wir dann identifizieren uns mit den Formen, die durch unsere Konzepte bestimmt sind. Aber Wir haben andere Konzepte, die Tiere haben andere Konzepte, die Vögel andere Konzepte, die Fische andere Konzepte, die Götter auch andere Konzepte. Die Wesen sind nicht an Realität gebunden. Die Realität ist Realität des Geistes, wie der so nur Realität spiegelt. Aber wir sind gebunden an die Konzepte, die dann durch Karma bestimmt sind. Wir haben andere Konzepte, indem wir andere Karma haben. Auch kollektive Karma und auch individuelle Karma. Dann jeder von uns hat eigene Welt, in der wir wohnen, aber diese Welt ist nicht wirklich entstanden. Wenn wir das verstehen, dann entsteht großes Mitgefühl. In der Mahayana-Tradition, die Verkörperung von diesem großen Mitgefühl ist Chenrezig, ja, Avalokiteshvara. Avalokiteshvara ist wörtlich einer, der nach unten blickt. Nach unten blicken heißt Mitgefühl. Indem wir glauben an die wahre Natur von unserem Geistes, dass wir das Leerheit ist, dass wir ein Spiegel ist. Wir geben in unserem Herz, wir geben Platz zu Mitgefühl ohne Unterscheidung. Und dieser Mitgefühl ohne Unterscheidung ist Samadhi von auch von einem Geist, in dem die Grundlage des Geistes von allen Wesen ist gleich. So in der Zen-Tradition, zum Beispiel in Lankavatara Sutra, das insofern ich weiß auch in Tibet sehr verbreitet ist, das Lankavatara Sutra spricht von drei Sorten von Geist. Es gibt der wahre Geist. Wahre Geist ist Geist, das sich nicht ändert, nur spiegelt. Dieser wahre Geist sich nicht bewegt, so wie Spiegel nur spiegelt, der wahre Geist sich nicht bewegt. Aber Bewegung in dieser Geist entsteht durch Karma. Das ist dann karmischer Geist. Zweiter Geist. Und dieser karmische Geist gibt Schwung zu dem Geiste. Heutzutage, sogar Wissenschaft kommt langsam zu dem Einsicht, dass unser Geist eigentlich Energie ist, Wellen von Energie. Wenn wir aufgeregt sind, dann kann man messen, sogar ich habe selbst Experiment gemacht mit Elektroden. Wenn man denkt, dann die Wellen werden so. Wenn man nicht denkt, dann die Wellen gehen so einfach. Aber es sind immer Strom von Energie. Geist in diesem Sinne ist Strom von Energie. Wenn man beruhigt ist, dann dieser Strom von Energie ist ruhig. Wenn man denkt, besonders stürmisch denkt, dann dieser Strom von Energie, man verbraucht mehr Energie und dieser Strom von Energie wird uns stören. Strom, das im Sturm ist, stört. Strom, das in Ruhe fließt, ist immer mit Ruhe verbunden. So, es gibt in Zen sehr berühmte Beispiel. So, wenn Wind die Fläche von Wasser berührt, dann gibt es Wellen. Aber die Natur von Wasser ist nicht Wellen, indem es wird von dem Wind berührt, gibt es Wellen. Genauso, Natur des Geistes ist nicht bewegen, aber wenn es durch Nichtwissen berührt wird, dann er bewegt sich, und durch diese Bewegung wird die Realität entblößt. Und diese Realität ist sozusagen nicht wahre Realität. So, es gibt drei Sorten von Geist. Geist von der wahre Geist, das immer in Ruhe ist. Geist, das durch Karma bewegt sich, ist. Und Geist, was dann sich entblößt durch Subjekt und Objekt. Wenn Karma bewegt den Geist, gibt es ein wahres Subjekt und Objekt. Und das wird durch diese schon diesen Geist, das entblößt oder das Reveals heißt, es zeigt die Realität. Wenn der Geist sich bewegt, es zeigt die Realität als etwas, was wirklich da ist, in Bewegung. Und diese Bewegung, wenn wir daran haften, es stört. Desto mehr wir haften, desto mehr wird es stören. Aber die Natur von Wasser ist nicht Wellen. Wellen entstehen in dem Geist nur, wenn es durch Wind berührt ist. Genauso, Natur des Geistes ist nicht Bewegung, nur wenn es durch Nichtwissen berührt wird, dann er bewegt sich und wir identifizieren uns mit dieser Bewegung. Wenn wir das verstehen und wenn wir über diese wahre Natur des Geistes meditieren, die Soheit ist, einfach reflektiert die Realität, wie Spiegel, dann haben wir Zugang zu reine Weisheit, und reine Weisheit ist verbunden mit undenkbare Aktivität. Und das sind die Qualitäten von Soheit in unserem Herz. Qualitäten von Dharma in unserem Herz, Qualitäten von Buddha in unserem Herz. So, Zen-Erklärung wird bestimmt sehr ähnlich in Tantra. Tantra nach der Definition ist die Fortsetzung von wahren Geist. Der wahre Geist ist wie Diamant, ist immer stabil und kann sozusagen alle die Falschheit von allen Bewegungen entblößen. So, jetzt übersetzen wir kurz diese Dharani von großem Mitgefühl von Avalokiteshvara in der Mahayana-Lehre. Wenn wir über Mitgefühl meditieren in der Lehre von Schülern, wir meditieren über diese abstrakte Prinzip, das in uns erwachen lässt, diese Wunsch, dass alle Wesen von Leiden befreit mögen. Und wir dann meditieren über diesen Wunsch. Jetzt, dieser Wunsch wird dann in Mahayana-Tradition konkretisiert in Gestalt von Avalokiteshvara. Das ist die Gottheit oder realisierte Bodhisattva, na, Tradition nach, Lotus Sutra Tradition nach, Avalokiteshvara war schon Buddha, perfekter Buddha, vor unendlichen Geburten, von unendlichen Kalpas. Er war schon Buddha, aber durch diesen Entschluss, dass sie oder er hat keinen Sex oder sie hat keinen Sex, immer bleibt hier, um die Wesen zu retten, und braucht unzählige Mittel dafür, dann diese Mitgefühl wird nicht nur abstrakte Prinzip, es wird sozusagen verkörpert. So wie Gelübde von Bodhisattva werden verkörpert in Bodhisattva Samantabhadra, die reine Weisheit wird verkörpert in Bodhisattva Manjushri, reine Mitgefühl wird verkörpert in Gestalt von Avalokiteshvara. Und dann in diese Dharani, man ruft zu Tätigkeit, diese Fähigkeit von Mitgefühl, das eigentlich im Herz von allen Wesen schon präsent ist, indem wir verstehen, dass alle Wesen haben gleichen Geist, gleiche Grundlage des Geistes. Das ist der wahre Geist. So, kurz zur Übersetzung. Ich verbeuge mich vor dem dreifachen Juwel. Ich verbeuge mich vor dem edlen Avalokiteshvara. Der Avalokiteshvara ist ein erleuchtetes Wesen. Er ist der große Wesen, einer, der hat große Liebe und große Mitgefühl, ist große Wesen. Er ist versehnt mit großem Mitgefühl. Om ist die Zeichen für die Harmonie im Sinne von wahre Realität. Du bist der Schützer vor allen Sorten von Angst. Nachdem ich mich verbeugt habe vor dem Avalokiteshvara, ich öffne mein Herz für dein blau Hals, so wie Shiva. Shiva hat auch blau Hals, indem er durch großes Mitgefühl hat Fähigkeit, Gift von Wesen zu schlucken. Bodhisattva auch wird immer schöner, so wie V, indem er schluckt die Gifte von uns, Wesen, die mit noch mit mit Nichtwissen verbunden sind. Also, ich öffne mein Herz für dein blauer Hals. Diese Mitgefühl von Avalokiteshvara macht alle Objekte oder alle Bedeutungen in Sanskrit, Objekt und Bedeutung ist das ist Synonym, macht alle Objekte von Wünschen schön und man kann sie nicht besiegen. Sie sind unbesiegbar. Diese Mitgefühl, das Mitgefühl von Avalokiteshvara reinigt alle Zustände von Existenz, alle Gati, um im Licht es entblößt große Mitgefühl diese Licht von Mitgefühl man kann nicht mit weltlicher Weisheit verstehen. Du, einer, der ist großer Bodhisattva, höre dein Herz, höre zu deinem Herz, mach die Taten, die bringen unsere Sadhana, unsere Praxis zu Vollkommenheit. Sei stark bis Sieg, bis großer Sieg, indem man die Wahrheit verwirklicht hat. Sei stark, einer, der ist der Herr von den Starken. Geh zu dem Zustand ohne Befleckung. Komm. Du, einer, der Herr der Welt ist, geh, damit du vernichtest, Gift von Begierden, Gift von Hass und Gift von Nichtwissen, dann Hulu Hulu Mala, Hulu Hulu Mala. Mala heißt Befleckung, Hulu Hulu hat keine Bedeutung, Bulu Bare keine Bedeutung, Padma heißt Lotus, Nabha heißt Nabi. Er ist geboren, dieser Avalokiteshvara, nicht von so wie ich, so wie uns, von Leib von Mutter, sondern von Lotus, von Reinheit, so wie nach der Legende Padmasambhava, Guru Rinpoche. Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, keine Bedeutung. Du, einer, der hat Entschluss, Erleuchtung, vier Erleuchtung. Einer, der übt große, echte Liebe. Mögen alle Wesen Glückseligkeit erleben durch dein blauen Hals, der schluckt die Gifte von allen Wesen. Heil zu dir, der ist der große Siddha Yogi, der ist der Herr von allen Siddhas Yogis. Heil zu dir, der hat diese blaue Hals. Heil zu dir, der hält den Rat von Dharma. Heil zu dir, der hält Lotus in der Hand. Heil zu dir, der macht die Welt wach durch diese Schal von weiße Muschel, so wie Vishnu. Heil zu dir, der steht immer auf der linken Seite. Linke Seite ist, so wie Tantra, ist die Seite ungünstig. Rechte Seite ist günstig, linke Seite ist ungünstig. Dann der Avalokiteshvara steht immer auf der linken Seite. Wenn Sie in Indien sind, bezahlen Sie nie mit der linken Hand, immer mit der rechten Hand. Das ist sozusagen sehr ungünstig, linke Seite. Und indem es ungünstig ist, die Wesen, die leiden, sind ungünstig. Dann der Avalokiteshvara steht immer auf der Seite von denen, die leiden. Heil zu dir, der sitzt so wie Shiva auf Tigerfell, und dann wieder dasselbe. Dann ich rezitiere das, und damit enden wir heute Vorlesung, und nächstes Mal, wenn wir uns treffen, ich erkläre ein bisschen über die philosophischen Grundlagen und Praxis von nicht-dualistischer Meditation auf Grundlage von diesen Grundprinzipien von Shamatha, die wir gelernt haben und die wir üben werden. Okay? Namo Ratna Trayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya Bodhi Sattvaya, Maha Sattvaya, Maha Karu Nikaya, Om Sarva Bhayeshu Trana Karaya, Tasmai Namaskritya, Imam Arya Avalokiteshvara, Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avartaishyami, Sarva Artha Sadhanam Shubham Ajeyam Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam Om Tat Yatha Aloke Aloke Loka Mati Atikrante He Hare Maha Bodhisattva Smara Smara Hridayam Kuru Kuru Karma Sadhai Sadhai Dhuru Dhuru Vijayante Maha Vijayante Dhara Dhara Dharendreshwara, Chala, Mala, Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshwara, Raga, Visham, Vinashaya, Dvesha, Visham, Vinashaya, Moha, Chala, Visham, Vinashaya, Hulu, Hulu, Mala, Hulu, Hulu, Mala, Bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhaya, Bodhaya, Maitreya, Nilakanta, Darshana, Praradaya, Swaha, Mahasiddhaya, Swaha, Siddha, Yogeshwaraya, Swaha, Nilakantaya, Swaha, Chakrayuktaya, Swaha, Padmahastaya, Swaha, Shankha, Shuddhane, Bodhanaya, Swaha, Vama, Dishasthita, Krishna, Jinaya, Swaha, Vyagra, Charma, Nivasanaya, Swaha, Namo Ratna Trayaya, Namo Arya Avalokiteshwaraya, Om Siddhyantu Mantra Padhaya Swaha. So, jetzt übergeben wir Verdienst an alle Wesen. Yöni Tsukunt Puchiichi, Woten Yijung Seng Jekung Cheng Fota. Möge Verdienst von heutigen Praxis sich an alle Wesen verbreiten, damit wir erreichen den Zustand von Perfektion. Omito. So, dann guten Abend noch und wir sehen uns wann? Samstag oder Sonntag? Sonntag wäre besser. Sonntag besser, so wie heute, ja? Ja, so wie heute. Sonntag habe ich die indonesische Gruppe, falls jemand Interesse hat. Ich kann den Kontakt geben. Ich lehre das Buch, das ich übersetzt habe, diese Erweckung der Glaube in Mahayana, von Ashwagosha. Dann, wenn jemand Interesse hat, dann kann unsere Zeit von 2:30 bis 4 und dann 6:30 bis 8 Uhr können wir dann weiter lernen. Okay? Für die indonesische Gruppe, das ist Zen Indonesia, lehre ich auf Englisch. Ich kann nicht Indonesisch, nur Begrüßung und so. Aber Indonesien ist ein wunderbares Land. Vielleicht in Zukunft besuche ich wieder, wenn jemand Interesse hat, dann wir machen einen Retreat dort. Okay? Dann alles Gute und schönen Abend noch. Ciao, ciao. Tschüss Danke. und bis bald. Und im September sehen wir uns wieder hier. Und wir bleiben in Verbindung mit Dolpo Rinpoche. Und insofern wir werden ihn unterstützen und im August bin ich zusammen mit ihm, falls ihr ihn was sagen möchten oder was Geschenk übergeben möchten. Ich mache das sehr gerne. Okay, dann bis bald. Vielen Auf Dank. Wiedersehen. Schönen Abend. Schönen Abend. Vielen Dank.